Hallo und herzlich willkommen in der Wechselzone. Eigentlich sind wir ja voller Vorfreude auf Hawaii, aber wir haben auch den Berlin-Marathon mitgefiebert und anstatt, beziehungsweise neben Kinsale Bekele haben wir auch einige andere gute Performance in Berlin gesehen und da haben wir uns gedacht, wir zerren mal einen Athleten von der Ziellinie und haben uns dabei Ludwig gegriffen. Herzlich willkommen, Ludwig. Hallo aus Berlin zusammen. Hi, Ludwig. Genau, da wollte ich noch den Adrian und den Thomas begrüßen. Hi. Hallöchen. Ja, Ludwig, wie geht's dir? Erzähl mal so nach deinem Marathon. Was machen die Beine? Mir geht's gut. Den Beinen geht's inzwischen auch wieder gut. Es tut jetzt nichts mehr weh. Heute ist so der erste Tag, wo ich sagen kann, ich bin schmerzfrei. Und ja, im Kopf wirkt natürlich alles noch ein bisschen nach, aber sagen wir mal, der Körper ist jetzt eigentlich schon wieder ganz gut erholt und ja, ich fühle mich, also ich möchte jetzt nicht sagen, ich fühle mich frisch, das wäre übertrieben, aber ich fühle mich den Umständen entsprechend schon wieder sehr, sehr gut. Ja, man muss sagen, es ist Mittwoch, also du hast jetzt so 3 Tage Regeneration hinter dir. Konntest du denn die Füße stillhalten? Ja, eigentlich schon. Also ich muss sagen, der Drang, jetzt wieder loszulaufen, hält sich jetzt im Moment noch in Grenzen. Das ist meistens so nach einem Marathon oder nach einem größeren Rennen, dass man so bis Mittwoch eigentlich keine großen Probleme hat, die Füße stillzuhalten. Nachdem aber morgen ein Feiertag ist, weiß ich noch nicht genau, wie mir das dann gelingen wird. Aber ich werde jetzt erstmal wirklich wieder loslaufen, wenn der Körper auch wieder Lust drauf hat. Der Kopf, der ist schon wieder ganz gut dabei, aber jetzt muss wirklich auch noch der Rest nachziehen. Das Wetter hat es einem ja nicht so schwer gemacht, mal nicht laufen zu gehen wahrscheinlich in den letzten Tagen. Das stimmt allerdings. Es ist definitiv jetzt der Herbst da und ich glaube, die nächste Trainingseinheit oder das nächste Laufen wird auch schon wieder mit Stirnlampe sein, befürchte ich, weil bei uns ist es schon wieder dunkel morgens. Ja, also das Wetter spricht gerade nicht unbedingt für das Laufen, das stimmt. Hast du denn irgendwelche, ich sag mal so Regenerationsmaßnahmen oder Routinen, die du nach so einem Marathon machst, oder machst du einfach, hältst die Füße still und machst alles ein bisschen entspannter? Also eigentlich habe ich da jetzt keinen großen Plan. Was ich jetzt mache und was ich immer mache, ist, dass ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre. Das ist meistens so 40 Minuten Fahrradfahrt durch die Stadt, also jetzt nicht irgendwie ambitioniert irgendwelche schnellen Straßen oder irgendwelche Berge hoch. Das mache ich schon, das geht auch total gut, das tut jetzt nicht weh oder im Gegenteil, das ist eher gut, wenn man sich wenigstens ein bisschen bewegt. Aber um ehrlich zu sein, große Stretching-Einheiten oder jetzt groß auf die Rolle gehen, mache ich momentan überhaupt nicht. Nee, ich warte einfach ab, bis alles gut wird und versuche nicht den ganzen Tag zu sitzen und zu liegen und mich bewegen halt, wie ich sonst auch tue. Also keine besonderen Maßnahmen eigentlich, nee. Sehr gut, schön. Ja, dann fangen wir doch mal von vorne an und erzähl mir doch mal. erzähl mal einfach vielleicht noch mal ganz kurz für den einen oder anderen Zuhörer, wieso das Training verlaufen ist, so im Groben, und ja, und dann gehen wir mal so auf den Berlin-Marathon ein. Ja, also das Training ist sehr gut verlaufen, das schon mal vorweg. Es ist eigentlich jetzt so gewesen, und da bin ich natürlich auch total glücklich drüber, dass keine einzige Trainingseinheit, die im Plan stand, ausgefallen ist und eigentlich auch keine Trainingseinheit anders verlaufen ist, als sie vorgesehen war. Das ist schon mal echt, hat auch eine große Auswirkung darauf, wie man sich dann eigentlich so an die Startlinie begibt, nämlich dann auch mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, dass alles gut gegangen ist. Sehr spannend war natürlich, wie sich das Training so entwickeln würde nach dem WHEW. Ich bin im Mai ja die 100 Kilometer gelaufen, habe da logischerweise eine ganz andere Vorbereitung gehabt, also im Winter davor. Und da war so ein bisschen die Frage, wie würde sich das entwickeln, jetzt wieder so den Umstieg, den Switch zum Marathon hinzubekommen. Wir haben so gute 2 Wochen, würde ich sagen, regeneriert nach dem WHEW und sind dann eben langsam wieder ins Training eingestiegen mit Grundlagen, ganz klassisch. Ich habe diesmal aber auch ein paar Sachen neu ausprobiert, also so explosivere Krafttrainingseinheiten, Boxjumps zum Beispiel, was ich früher eigentlich nicht gemacht habe. Ich habe meinen neuen Endgegner Klimmzüge entdeckt. Die sind. Da hast du aber noch eine Rechnung offen. Ja, das stimmt, da habe ich noch einige Rechnungen sogar offen. Also das sind so Dinge, das sind auch relativ viele neue Elemente gewesen, die ich jetzt in den letzten Jahren nicht so in meinem Training hatte. Und wir haben immer wieder so kurze Impulse auch mit eingebaut. Also es war insgesamt ein sehr, sehr abwechslungsreiches Training. Natürlich mit entsprechend hohen Umfängen, mit den ganz klassischen Einheiten, Long Runs, Marathon-Race-Tempo einstudieren. Dadurch ist es aber auch nie langweilig geworden. Es war natürlich anstrengendes Training, körperlich wie mental. Aber ich bin zum Beispiel auch deutlich weniger auf die Bahn gegangen. Ich glaube, in dieser ganzen Vorbereitungszeit im Marathon waren wir vielleicht so 3-4 Mal auf der Bahn. Den Rest habe ich eigentlich alles komplett auf der Straße und im Park gemacht, was teilweise auch deutlich härter war als sonst. Also das sind schon ziemlich knackige Einheiten dann gewesen. In Parkumgebung sozusagen, also mit unterschiedlichem Bodenbelag und hier mal in ein paar Höhen und Tiefen. Genau, aber insgesamt muss man sagen, war es ein sehr abwechslungsreiches und letztendlich auch ein sehr erfolgreiches Training im Hinblick auf jede Trainingseinheit ist absolviert worden, ohne Einschränkungen. Und das ist natürlich total viel wert. Wenn du sagst hohe Umfänge, dann heißt das ungefähr in Wochenkilometern? Was können wir uns also da vorstellen? Also es waren meistens so zwischen 120 und 140. Das ist doch schon ordentlich. Also fast das Doppelte von meinen. Das hat aber auch gut funktioniert. Ja, das ist immer so ein bisschen, also ich meine, ich habe eigentlich immer, auch in den letzten Marathon-Vorbereitungen, immer 100 plus gehabt, immer so um die 120. Und ich kann es eigentlich ganz gut verkraften, weil ja auch relativ viele relativ langsame Kilometer dabei sind, wie man es halt so macht in der Woche. Und insofern hat es eigentlich auch immer ganz gut funktioniert und ich habe mich jetzt nicht irgendwie kaputt gefühlt. Ist das denn im Vergleich zu dem WHEW-Training, waren das jetzt eher weniger Wochenkilometer oder ungefähr das Gleiche? Es war ungefähr das Gleiche. Also in der WHEW-Vorbereitung hatte ich, glaube ich, in der Spitze mal knapp 150 Kilometer, aber das war wirklich eine Woche mal, wo wir richtig viel gemacht haben. Und was den Umfang angeht, war es jetzt sehr, sehr ähnlich, ja. Das hat nicht viel Unterschied gemacht. Das sind quasi das so die Kilometer, die du einfach gut verträgst wahrscheinlich. Genau, ich habe jetzt diesmal auch, das ist diesmal auch ein bisschen anders gewesen, eigentlich fast immer nur morgens trainiert. Also habe relativ wenig Doppeleinheiten gemacht, relativ wenig Abendeinheiten gemacht. Was ich mal gemacht habe, ist, dass ich an Krafttrainingstagen in die Arbeit gelaufen bin und abends dann wieder nach Hause. Das sind immer so um die 8 Kilometer. Das ist in den letzten Wochen immer wieder mal vorgekommen. Aber ansonsten habe ich eigentlich relativ wenig Abendeinheiten gemacht. Also das war eigentlich fast immer alles am Morgen. Und was ich sehr interessant fand, war das, was du mit der Bahn erzählt hast, weil ich bin ja auch momentan Marathontraining und bin auch eigentlich sehr selten auf der Bahn. Und wenn man dann aus der Einheit raus nochmal ein paar schnelle Intervalle läuft und so, da ist halt der Belag, auch wenn du gerade läufst, halt meistens nicht so flach wie auf der Bahn. Ja, das ist halt schon ein Riesenunterschied. Und ich meine, im Endeffekt im Marathon, den Straßenmarathon ist ja auch nie wirklich gerade. Ja, also das merkt man auf jeden Fall. Ich meine, wenn du dann, ich habe dann in der letzten Woche, glaube ich, haben wir nochmal ein Bahntraining gemacht, haben wir nochmal Tausender gemacht auf der Bahn. Das hat sich natürlich extrem locker angefühlt und extrem gut angefühlt auch, was letztendlich dann auch wieder fürs Selbstbewusstsein an der Startlinie sehr, sehr gut ist und auch für die letzten Tage sehr gut ist, weil man einfach das Gefühl hat, es läuft, man hat das Tempo so drin und so weiter. Und ich habe eine Einheit gehabt auf der Bahn, das war die Treppe. Ich glaube, das war 7, 5, 4, 3, 2, 1 im Marathontempo mit jeweils 1000 Meter Trabpause dazwischen. Also das war eine ziemlich knackige Bahneinheit, die aber auch im Vergleich sehr, sehr gut gelaufen ist, weil sich diese Bahnkilometer einfach ganz anders anfühlen, wenn man ansonsten immer nur im Park oder auf der Straße läuft. Ich mag Bahntraining eigentlich ganz gern, so wenn man so in den Flow kommen muss oder so, weil man sich ja konzentrieren kann auf alles Mögliche, also beziehungsweise auf den Lauf konzentrieren kann und sonst eben nicht so viel Ablenkung hat. Aber trotz allem muss man sagen, dass vom Effekt her und von der, ja, wie soll ich sagen, von der Nachhaltigkeit letztendlich ist es natürlich wesentlich besser, wenn man das Ganze draußen macht. Genau, das war auch die Überlegung, ne, bei der ganzen Geschichte. Und das halte ich eigentlich grundsätzlich so für besser. Ne? Also wenn man Bandtraining ist halt relativ easy, ne, würde ich jetzt in Anführungsstrichen jetzt so sagen wollen. Mhm. Und auf der Straße Intervalle zu laufen ist halt sehr wettkampfähnlich, ne? Den Marathon machen wir ja auch auf der Straße und es ist zwar nicht so, nicht einfacher, aber wie du später erzählen wirst, hat sich da ja ausgezahlt, das Ganze auf der Straße zu machen und in der letzten Woche die Einheit auf der Bahn zu machen, hat dann natürlich auch den Ziel, so ein bisschen so das Gefühl fürs Tempo zu bekommen. Na, da geht es wirklich rein darum, da jetzt irgendwie, ne, so das nochmal die Spitze des Tempogefühls da jetzt noch wirklich da zu entwickeln. Aber ansonsten ist finde ich, Intervalltraining auf der Straße zielführender. Ja, vor allen Dingen glaube ich, ich meine, du hast ja beim letzten Mal schon erzählt, dass du ja relativ viel auch oft auf der Bahn sonst unterwegs bist. Und manchmal ist es ja auch einfach so, dass man, dass es viel bringt, wenn man mal so andere Reize setzt oder einfach mal was anders macht im Training. Ja, das stimmt. Also man kommt natürlich auf der Bahn relativ schnell in so einen Gewohnheitslauf auch rein. Mir ist dann auch irgendwann aufgefallen, dass ich auf der Bahn eigentlich immer zu schnell war, wenn es ins Marathon-Race-Tempo ging. Was an sich natürlich gut ist, weil es sich gut anfühlt, aber letztendlich natürlich der Effekt sich nicht so einstellt, dass man sich an dieses Tempo ja gewöhnen muss, an dieses Marathon-Tempo gewöhnen muss. Das muss im Prinzip ja automatisch passieren. Und das ist natürlich, wenn du es draußen machst, wesentlich anstrengender, aber du gewöhnst dich halt letztendlich besser dran, weil du halt trotz allem irgendwie mehr die Wettbewerbsverhältnisse hast. Es macht manchmal ein bisschen weniger Spaß draußen, weil halt doch immer wieder mal irgendwo doch ein Auto die Straße kreuzt oder bei uns dann auch mal die Tram fährt und man dann vielleicht mal irgendwie eine Kurve mehr machen muss oder mal kurz das Tempo verlangsamen muss, um dann nochmal auszugleichen, wieder ein bisschen schneller laufen muss. Das nervt manchmal natürlich auch, aber man hat ja jetzt auch beim Marathon, das habe ich ja jetzt auch immer wieder gemerkt, muss man ja auch ab und zu mal gucken, dass man jemanden überholen kann oder man kann eben mal nicht auf der Ideallinie laufen und insofern ist es schon gut, dass man sowas auch trainiert. Also nicht nur körperlich, sondern tatsächlich auch vom Kopf, dass man auch immer wieder mal natürlich darauf achten muss, was da um einen herum passiert. Ja, das ist auch auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Wir haben dich auch aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen und deswegen erzähl doch mal, wie war denn dein Marathon so für dich? Wie ist es denn gelaufen? Aber was mich immer sehr interessiert ist, wie gehst du denn das vor dem Marathon an? Also wie bereitest du dich schon so die letzten Stunden darauf vor? Also ich habe, ich muss sagen, ich war diesmal eigentlich noch entspannter, als ich sonst immer war. Ich weiß gar nicht, woran es eigentlich gelegen hat, aber ich bin diesmal mit einer echt total entspannten Stimmung angereist. Ich meine, der Weg ist ja nicht so weit, aber eben der Morgen dann frühstücken, dann Zeug zusammenpacken, dann zur U-Bahn gehen und mit der U-Bahn entsprechend zur Station fahren. Und ich bin dann extra nochmal eine Station früher ausgestiegen, dass ich nochmal 10 Minuten Fußweg habe, um mich zu sammeln und nochmal so ein bisschen mich da auch mental drauf vorzubereiten auf das Rennen. Ich war eigentlich ganz froh, niemanden getroffen zu haben. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber ich bin halt doch jemand, der dann gerade vorm Rennen dann auch mal gerne alleine ist und halt so ein bisschen einfach so die Gedanken auch schon irgendwie Richtung Rennen sich entwickeln lassen. Und also insofern war ich echt total entspannt, muss ich sagen. Ich habe da jetzt auch keine so wahnsinnig festgefahrene Routine. Also klar, Frühstück gehört natürlich dazu. Ich weiß auch, was ich frühstücke. Das ist auch ziemlich fest schon. Da mache ich auch keine Experimente mehr. Ich habe am Tag zuvor, also ich versuche immer schon am Tag zuvor mal jetzt meine Sachen zusammenzupacken, Startnummern aufs Shirt, also was man eben so macht, ganz klassisch. Aber ich habe sonst eigentlich kein großes Ritual. Ich überlege mir halt, was ich am Abend zuvor esse oder was ich eben nicht esse und gucke, dass ich da auch keine Experimente mache. Also ich mache eigentlich nichts Außergewöhnliches, was andere nicht auch machen und mache mir auch nicht einen zu großen Kopf. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig und anstrengend, wenn man an zu viele verschiedene Dinge denken muss und wenn man sich zu viele so Specials ausdenkt, die man dann auch nicht vergessen darf am nächsten Tag. Ich versuche immer möglichst straight die nötigsten Dinge nicht zu vergessen und nicht so viel extravagante Dinge zu machen. Und dann war das eigentlich wirklich total entspannt. Ich bin dann halt angereist. Ich meine, das Gute ist natürlich, dass ich das jetzt in Berlin zum 6. Mal schon mache und ich die Wege kenne und ich weiß, wie der Ablauf ist. Und man muss fairerweise auch sagen, dass der Berlin-Marathon extrem gut organisiert ist. Wenn man sich überlegt, dass da 46.000 Leute starten, ist das schon echt eine Mega-Leistung vom Veranstalter, wie das organisiert ist, wie die Wege ausgeschildert zum Beispiel auch sind, wie die Abläufe sind, wie die Kontrollen auch laufen. Also es ist ja doch eine Großveranstaltung in einer nicht ganz unwichtigen Stadt. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein Hochsicherheitstrakt war. Also man ist da wirklich morgens, ich war da so kurz nach 8 da, super entspannt aufs Gelände gekommen, konnte seine Sachen abgeben. Ich habe mich dann umgezogen, ein bisschen warm gemacht und bin dann in einen doch allerdings vollkommen überfüllten Startblock gekommen. Das war dann nochmal ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten, ja, also ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ich wusste, dass das Training super ist. Ich wusste, dass ich perfekt vorbereitet war. Ich war gesund, das ist auch nochmal was. Wo man natürlich immer sehr dankbar ist, wenn man dann an der Startlinie steht und weiß, man war auch die letzten Wochen gesund, man hatte keine Erkältung oder sonst irgendwas, also wirklich topfit. Einen kurzen Schockmoment hatte ich schon, weil am Freitag, als wir die Startunterlagen abholen mussten, bin ich mit dem Fahrrad zum Tempelhofer Feld gefahren, wo es die Startunterlagen gab. Da gab es eine Marathonmesse, wo man sich die Sachen abholen musste, und ich bin da im strömenden Regen hingefahren und hatte natürlich auch nasse Sachen an und musste dann mit meiner nassen Jacke und nassen Schuhen und so weiter über die Expo laufen, 1,5 Stunden lang, und dann mit dem Fahrrad zurückfahren. Und da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen eine unruhige Nacht, weil ich gehofft habe, dass ich am Samstagmorgen da nicht aufwache und eine Erkältung habe. Aber das hatte ich Gott sei Dank nicht. Und insofern, ja, also wirklich sehr entspannt. Ja, nochmal Glück gehabt, ne, in dem Fall. Das wäre natürlich mega, mega, ja, mega ärgerlich gewesen, wenn du dir noch was dazu geholt hättest. Das stimmt allerdings. Aber ich habe nochmal ganz kurze Frage. Also über 40.000 beim Marathon, also das ist ja, ja, schon richtig krass, oder? Also ist da jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht? Also das ist wirklich, ich meine, das muss ja, also ich kann es mir kaum vorstellen. Also das ist ja schon wirklich... Ja, krass. Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Fahnenstange schon abgebrochen ist. Mhm. Also ist, 46.000 ist definitiv zu viel. Also ich meine, ich finde es ja toll, und es ist auch ein Riesen-Event, und die ganze Stadt, das ist ja ein riesiges Festival. Selbst bei diesem Wetter, die Wetterverhältnisse waren jetzt nicht gerade so toll, dass man sich da stundenlang an die Strecke stellt. Aber 46.000 ist definitiv zu viel. Also das muss man schon sagen. Ich meine, ich war jetzt doch in den vorderen Blöcken, aber selbst da war es wahnsinnig eng. Also ich musste mich auch, ich war jetzt nicht viel zu spät an der Startlinie, ich war halt so gute 15 Minuten vorher da. Und da musste man sich wirklich schon so an der Seite irgendwie übers Gitter klettern, um da irgendwie an der Seite noch einen kleinen Platz zu finden. Und dann stand man da dicht gedrängt und hat noch 10 Minuten auf dem Start gewartet, und dann ging es natürlich los. Und auch der erste Kilometer war natürlich entsprechend eng und anstrengend, und das ist natürlich am Anfang schon Stress, den man hat, ne? Also das nervt dann schon, dass man muss ja ins Rennen möglichst schnell finden, man muss seine Pace finden und so weiter. Also das war jetzt der vordere Startblock. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man in der zweiten oder dritten Welle startet, dann ist das natürlich schon was ganz schön nerven kann. Also wenn man erstmal eine Stunde steht und dann losläuft und dann aber auch erst ein bisschen gehen kann, weil man sowieso nicht durch die Massen kommt. Also wie gesagt, der Marathon ist top organisiert, aber ich glaube, dass man sich nochmal Gedanken machen sollte, ob wirklich 46.000 Leute da starten sollten. Hast du eine Ahnung, wie lange das ungefähr dauert, so von da an, wo der Startschuss losgeht und bis dann der Letzte auf der Strecke ist? Ich glaube, dass die letzte Welle irgendwie über eine Stunde später startet. Ja, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, man kann es auch nachgucken, da gibt es eine feste Startzeit, aber es ist auf jeden Fall deutlich später. Und ich meine, wir hatten jetzt noch Glück mit dem Wetter, weil es jetzt doch nicht geregnet hat beim Start, aber alle, die irgendwie später gestartet sind, sind mindestens 2 Stunden im Regen gelaufen. Ne? Ich meine, da kann natürlich jetzt keiner was dafür, das ist klar. Aber wenn man erstmal eine Stunde schon steht, bevor man dann endlich loslaufen kann und dann auch noch in so ein Wetter kommt, dann ist man wahrscheinlich echt doppelt genervt. Ja. Aber ich glaube, in Berlin ist es zumindest so, dass wenn man da losläuft, man auf jeden Fall schon mal Platz hat und auch erstmal gerade Strecke ist. Weil wenn ich das so mit Frankfurt, glaube ich, vergleiche, da läuft man ja erstmal in so einen engen Zickzackkurs mehr oder weniger rein. Ja, es geht so, weil man läuft natürlich schon die Straße des 17. Juni runter. Das ist eine sehr, sehr breite Straße, aber man läuft auf den großen Stern zu und muss erstmal so um den Kreis laufen, also um die Goldelse da rumlaufen, bevor es dann eben geradeaus weitergeht. Und da splittet sich so das ganze Feld ein bisschen auf. Es ist zwar breit, aber die Straße ist nochmal so durch eine Erhöhung getrennt. Also das heißt, es sind im Prinzip 2 Straßen. Und bei der Masse ist es natürlich trotzdem ganz schön eng. Also insofern, ja, es ist schon ein Kampf am Anfang. Also ich glaube, egal wo man startet, es ist auf jeden Fall der erste Kilometer. Ich möchte jetzt nicht sagen der anstrengendste, aber er ist zumindest nervlich schon ein bisschen anstrengender als der Rest. Ist das denn, du warst jetzt, weiß ich, war das der erste Startblock, wo du gestartet bist, oder auf jeden der Fall zweite, einer der Vorderen? Ja, ne? Wie war's? Ja. Der zweite. Hast du das denn da auch noch so, weil sonst bei den Hinteren hat man ja oft, dass man dann auch mit vielen Leuten im Startblock steht, die sich so ein bisschen überschätzt haben, wo man dann auch direkt am Anfang schon merkt, dass man stark aufläuft. Ist das da vorne auch so, oder hast du da, was das angeht, eher weniger Probleme? Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also die Leute haben sich da schon ganz gut selbst eingeschätzt, hat man den Eindruck gehabt. Also die sind schon ein gutes Tempo gegangen. Da war eher das Problem, dass man halt so ein bisschen links und rechts ausweichen musste, so mehr oder weniger, weil halt einfach ja, die Leute quer, kreuz und quer natürlich auch laufen, weil die sich selbst auch den Weg suchen müssen. Aber was so, ich würde sagen, so nach 2-3 Kilometern haben sich dann schon so die ersten kleineren Grüppchen gebildet. Und da ging es vom Tempo her eigentlich schon ganz gut weiter. Also das hat sich ganz gut eingespielt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da so wahnsinnig viele Leute dabei sind, die sich komplett überschätzt haben. Nee. Ja. Kannst du dir erklären, woran da diese Ansturm an Berlin liegt? Ist es tatsächlich die schnelle Strecke oder vor allem die schnelle Strecke? Ich meine, die Stadt an sich ist ja bestimmt auch für viele auch Ziel, mal hinzukommen und dort Marathon zu laufen. Aber ich meine, wenn die sagen würden, okay, wir lassen hier 70.000, dann wäre es wahrscheinlich auch ausgebucht. Ja, gut, klar, es ist natürlich ein Major, ne? Major ist natürlich immer attraktiv, das ist klar. Gut, ich sage natürlich jetzt, es ist Berlin. ist halt einfach auch eine total coole Stadt. Aber ja, schwer zu sagen. Also ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie da der preisliche Unterschied zu den anderen Majors ist. Vielleicht ist Berlin auch ein bisschen günstiger, das kann ich aber jetzt wirklich nicht sagen, das ist eine reine Spekulation. Ich denke, dass alle Majors einen großen Ansturm haben. Man müsste vielleicht auch mal gucken, ob die anderen großen Marathons eine andere Teilnehmerzahl haben oder eine Beschränkung haben, die anders aussieht. Das kann ich jetzt so auch nicht sagen. Aber ich denke natürlich schon, dass Berlin durch diese im Prinzip jedes Jahr oder jedes zweite Jahr neuen Weltrekord natürlich auch eine wahnsinnig schnelle Strecke ist und eine wahnsinnig attraktive Strecke auch ist. Also jetzt nicht nur landschaftlich in Anführungsstrichen, sondern eben auch tatsächlich von der Streckenführung her sehr, sehr beliebt ist und attraktiv ist. Und Berlin hat halt auch wirklich eine wahnsinnige Stimmung, das muss man auch sagen. Ne? Also das ist schon wirklich ein Festival, das kann man nicht anders sagen. Es ist überall Musik, es sind überall Leute, es ist überall gute Stimmung, wie gesagt, selbst bei schlechtem Wetter. Und es ist natürlich, muss man auch klar sagen, es ist schon auch ein Wahnsinn, am Ende durchs Brandenburger Tor zu laufen. Das hat schon eine unglaubliche Symbolik auch. Überhaupt der ganze Berlin-Marathon von seiner Geschichte hat eine unglaubliche Symbolik, der ja sozusagen auch zusammengewachsen ist durch die Einheit. Das mag vielleicht für den einen oder die andere auch nochmal zusätzlich attraktiver sein. Ja, ich glaube auch, es ist so ein bisschen so Zusammenschluss von allem. Ja, also auch diese schnelle Strecke, das Major, dann, also es geht ja eigentlich fast immer nur durch die Stadt, also ist jetzt nicht irgendwie mal so ein bisschen Leerlauf. Zum Beispiel in Frankfurt hast du ja ein paar Kilometer, wo du wirklich trostlos irgendwo rumläufst, wo gar keiner ist. In Köln ist eigentlich auch überall, aber also ich glaube, das ist halt wirklich so ein Zusammenschluss von allem, dass das so ein beliebtes Rennen ist. Und naja gut, wie sagst du, ist auch Berlin halt. Ja. Aber weißt du, was ich finde, was die Größe ganz gut zeigt? Du hast das eben so lustig gesagt, oder was heißt lustig, so in einem Nebensatz dann, dass du in der zweiten Startgruppe warst. Aber ohne jetzt vorwegnehmen zu wollen, wie es für dich gelaufen ist, du hattest ja ein Ziel, mit dem du gestartet bist, und dein Ziel war ja, glaube ich, sub 2:40, genau, was du erreichen wolltest. Dementsprechend hast du dir ja deinen Startblock ausgesucht. Und dass man mit dem Ziel sub 2:40 bei einem Marathon in der zweiten Startgruppe startet und nicht in der ersten, das sagt eigentlich schon viel über die Größe von dem Marathon aus. Das ist tatsächlich, also man kann sich den Startblock auch nicht so ohne weiteres aussuchen, man muss ja eine Referenzzeit angeben bei der Anmeldung und nach dieser Referenzzeit wird man dann halt entsprechend eingeteilt. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Grenzen sind, ich glaube Sub 3 oder so ist Block B und C und dann geht es eben entsprechend hinten weiter und ich glaube A-Block ist Sub 2:30 oder so. Das ist schon krass, dass es so viele gibt, die dann da bei einer Veranstaltung sub 2:30 anpeilen. Ja, das stimmt. Aber lass uns doch mal ganz kurz auf den Marathon kommen oder zumindest auf die Anfänge, weil du sagtest auch, so der erste Kilometer war es ein bisschen nervös, aber du sagtest aber auch, dass du schon 6-mal da gestartet bist. Eigentlich müsstest du das ja gewöhnt sein, dass die ersten Kilometer ein bisschen schwieriger sind. Ja, also ich habe immer so ein bisschen den Plan, dass ich in den ersten 5 Kilometern ins Rennen finde. Und ich habe dieses Jahr den Eindruck gehabt, dass der erste Kilometer schon noch mal ein bisschen anstrengender war, eben weil mehr los ist. Ich weiß auch nicht, ob jetzt da einfach mehr Leute in den einzelnen Startblöcken waren. Das kann durchaus sein. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass es so war. Und ich wusste natürlich auch, was meine Zielpace sein müsste. Und der erste Kilometer war, ich glaube, 3:55 rum, also 10 Sekunden langsamer als angepeilt. Und auf der einen Seite ist es natürlich gut, weil du kannst da nicht zu schnell starten und kannst am Anfang nicht überpacen. Das ist ja auch immer so das kleine Problemchen, das man oft mal hat mit ganz frischen Beinen und dem entsprechenden Kopf dazu, der motiviert ist. Also das ist definitiv nicht möglich. Das ist durchaus auch ein positiver Aspekt. Auf der anderen Seite sind es halt doch 10 Sekunden. Und man hat natürlich grundsätzlich im Kopf, also je schneller man so seine Zielzeit anpeilt, desto mehr stört es natürlich, wenn man auf den ersten 1-2 Kilometern nicht schon so Richtung Zielpace kommt. Und deswegen war ich so, ich war nicht wirklich beunruhigt, aber das hat mich natürlich dann schon so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, genervt, dass ich halt dann doch die ersten 10 Sekunden da verloren habe und wusste, ich muss zumindest jetzt gucken, dass ich es irgendwie wieder ausgleiche. Und ja, also das ist so auf den ersten 1-2 Kilometern. Aber ich habe dann auch gemerkt, nach 5 Kilometern, also um da ins Rennen zu finden, das hat auch funktioniert. Und ich wusste dann auch, dass es jetzt auch nicht mehr enger wird. Also es gab dann noch so, oder es gibt auf der Strecke noch so 1-2 Nadelöhre, so 2 Kurven, wo es nochmal enger wird und wo man eben gucken muss, dass man da einigermaßen auf der Linie bleibt. Das waren noch so ein paar Stellen, aber ich wusste dann trotzdem, dass es dann eigentlich nicht mehr dramatisch wird. Auf der anderen Seite, das kommt auch noch dazu, wusste ich auch diesmal, ich wollte diesmal wirklich möglichst von Anfang an auf der Ideallinie laufen, weil, wie Thomas schon gesagt hat, ich habe mir ja vorgenommen, unter 2,40 zu laufen und ich hatte im letzten Jahr ja 2,40,13, also 13 Sekunden, 14 Sekunden und 14 Sekunden sind durchaus davon abhängig, ob man halt auch mal auf der Ideallinie läuft oder eben nicht. Und deswegen hatte ich mir vorgenommen, gleich von Anfang an möglichst nah an dieser Linie zu bleiben und hatte dann natürlich auf den ersten Kilometern vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr im Blick, da nicht zu sehr abzudriften. Das hat natürlich nochmal zusätzlich ein bisschen mehr gestresst. Ja. Adrian? Ja, nee, ich wollte sagen, dann erzähl mal, wie lief's denn eigentlich für dich jetzt und erzähl einfach vom Rennen. Ja, es lief sehr gut, also wirklich. Ich habe dann nach ein paar Kilometern eben gemerkt, dass ich im Flow bin, dass das Tempo jetzt auch passt und dass ich auch einigermaßen ein Gefühl hatte, wie das Tempo sein muss. Hat sich alles total gut angefühlt. Ich wusste auch, dass ich nicht zu schnell gestartet bin. Auch als ich dann mehr Platz hatte, ist mir das eigentlich ganz gut gelungen, immer so zwischen 3,40 und 3,45 von der Pace zu bleiben. Und und es ging eigentlich immer ganz gut. Also ich hatte dann so, gibt so die Marken, die kennt man natürlich dann schon so, wenn man jetzt doch schon öfter Berlin gelaufen ist. Ich wusste ungefähr, wo ich beim 10er sein muss und habe das alles gut einhalten können. Ich habe mir auch von Anfang an einen Plan gemacht, wann ich was an Verpflegung zu nehmen habe. Ich bin mit einer Handheld gelaufen, also ich hatte 3 Gels in meiner Handheld und eine Flasche mit einem Maltodextrin-Drink drinnen. Und wusste, alle 40 Minuten wird ein Gel genommen. Das hat auch funktioniert. Ich habe das auch im Training ausprobiert, auch in der Marathongeschwindigkeit, das entsprechend zu nehmen. Das hat auch funktioniert und hat jetzt auch im Rennen funktioniert. Das ist natürlich auch immer ganz gut, wenn man weiß, okay, da wird man organisatorisch zumindest keine Probleme bekommen. Ja, und dann hat sich das eigentlich immer, hat sich das alles ganz gut angefühlt. Und ich wusste natürlich auch, dass das normal ist zu diesem Zeitpunkt und dass irgendwann auch mal die problematischeren Stellen kommen können. Und ich bin dann halt einfach weitergelaufen. Das Gute war, ich hatte auf meiner Uhr, da gibt es ein Datenfeld bei der Garmin-Uhr, wo man so ganz genau sehen kann, wie so die angepeilte Zielzeit sein wird, wenn man das Tempo weiter so hält, ob man eben über dem angepeilten Tempo ist oder nicht, also im Plus oder im Minus. Und ich war irgendwann so nach, ich glaube, 6 oder 7 Kilometern ganz leicht im Plus. Und das ist natürlich mental schon mal ganz gut, dass man weiß, okay, man hat auf jeden Fall das, was man am Anfang vielleicht an Sekunden ein bisschen verloren hat, hat man wieder reingelaufen und ist jetzt genau sozusagen auf dem Kurs. Ja, und dann bin ich eigentlich einfach weitergelaufen und es hat sich alles noch weiterhin gut angefühlt. Ich bin dann bei der Halbmarathon-Marke ganz knapp schneller gewesen als angepeilt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber jedenfalls war es alles so, wie es sein sollte eigentlich. Ein bisschen schneller ist jetzt nicht so schlimm gewesen, weil ich mir auch sicher war, dass ich jetzt nicht irgendwie übermütig weiterlaufen würde im nächsten Teil. Und ja, und dann so langsam aber sicher musste ich damit rechnen, dass es jetzt dann doch irgendwann mal schwer werden könnte, weil jetzt dann so ab Kilometer 25 ungefähr kommt immer so die Stelle, wo man dann so langsam mal seine Beine spürt und langsam mal sich denkt, okay, jetzt kommt dann bald die 30 und jetzt kommt dann vielleicht auch bald, kommt dann bald so die Zeit, wo es dann auch hart werden kann, wo dann auch vielleicht die Schmerzen kommen und so weiter. Und ich wusste aber von Anfang an, dass diese Schmerzen kommen und dass ich sie auch entsprechend akzeptieren würde und jetzt nicht irgendwie Angst davor habe oder mir groß Gedanken machen würde, wie schlimm das alles werden würde oder ob ich da jetzt die Pace halten könnte oder nicht. Und es gibt so eine Stelle in Berlin, das ist so eine Sponsorenmeile. Also man biegt dann praktisch einmal so unter einer Brücke durch und läuft dann auch so eine Sponsorenmeile, ein langes, gerades Stück, so eine Art Allee ist das. Da geht es dann auf den Wilden Eber zu und der Wilde Eber ist so einer der letzten Hotspots, bevor es dann auf den großen Kudamm geht in Berlin, also auf die Prachtmeile sozusagen. Und das war eigentlich bisher immer so das Stück, wo es dann bei mir begonnen hat, hart zu werden. Das ist so Kilometer 28 ungefähr ist diese Biegung und dann so Richtung Kilometer 30 geht es auf dieses Stück. Und ich habe das Schild gesehen mit 28 und dachte mir, wow, da sind wir jetzt schon, nicht schlecht, ja? Läuft da eigentlich echt richtig gut. Ich hatte überhaupt noch keine Schmerzen, es lief alles total super. Ich habe immer wieder auf die Uhr geguckt und war dann teilweise auch ein bisschen überrascht, dass die Pace perfekt war zwischen 3,40 und 3,45, sich das überhaupt nicht anstrengend angefühlt hat. Und ja, bin dann eben einfach weitergelaufen. Und die nächste wirklich harte Stelle ist dann so, wenn man eben auf dem Kudamm läuft. Das ist dann so bei Kilometer 33, 34 sowas. Da wusste ich auch so aus den letzten Erfahrungen aus Berlin, dass das immer so die Stellen waren, wo es dann auch wirklich richtig wehgetan hat und richtig hart geworden ist. Und ich da schon eben die Schwierigkeiten hatte, die Pace zu halten, also mit extremer Anstrengung verbunden war. Auch das hat sich diesmal aber richtig... Ja. Wie ist denn so die Strecke am Ende, zum Ende hin? Weil ich weiß zum Beispiel, in Hamburg war das so, dass auch mal ein bisschen welliger wurde. Dann ging es halt auch mal so eine ganz kleine Rampe. Aber ich meine, wenn man jetzt schon 35 Kilometer oder 39 Kilometer drin hat, dann tut jede Rampe so oder jeder kleine Anhöhe ein bisschen weh. Wie ist es denn in Berlin so von den Streckenverhältnissen her? Also was so die Straßenverhältnisse angeht oder die Anstiege oder sowas, es bleibt flach und bleibt eigentlich ganz angenehm zu laufen. Was ein bisschen unangenehm ist am Ende ist, also wenn du so vom Kudamm runterbiegst, geht's so in ein paar Kurven rein. Also da ist die Strecke dann so ein bisschen verschachtelter als sonst auf der Strecke. Und da kann es auch mal sein, dass das GPS so ein bisschen hinterherhängt und du kannst dich da jetzt nicht mehr so hundertprozentig auf deine Uhr verlassen. Und da darf man sich halt nicht verunsichern lassen und muss versuchen, das Tempo halt einfach zu halten. Das ist dann so das Stück, wo es dann so ein bisschen unangenehm wird, weil man eben auch mal so den einen oder anderen Richtungswechsel drin hat. Das wird aber dann relativ bald wieder sehr gut, wenn es dann Richtung Potsdamer Platz geht, weil das ist dann auch wieder ein ganz langes, gerades Stück. Und du musst dann eigentlich nur noch so 2-3 Mal abbiegen und bist dann eigentlich schon auf dem Weg zur Zielgeraden. Also insgesamt muss man sagen, gibt's, was die Streckenführung angeht, in Berlin eigentlich so gut wie kein wirklich hartes Stück oder unangenehmes Stück oder so. Also das lässt sich eigentlich alles ganz gut laufen, bis auf diese kleinen eben Nadelöhre. Finde ich ja cool, dass du da mit dem GPS gesagt hast, aber da spricht halt der Mann, der schon jede Menge Starts in Berlin hat und Erfahrungen dadurch gesammelt hat. Ja, das ist halt, man darf sich halt auch nicht zu sehr an die Uhr klammern, das ist halt auch klar. Ne? Also ich meine, das ist immer so das Problem, dass man halt doch immer wieder drauf guckt, um zu sehen, ob man noch im richtigen Tempo ist. Aber da muss man halt so ein bisschen loslassen können. Naja, genau, und dann bin ich eben... Wie ist es denn bei dir so? Also zum Ende hin kenne ich das von mir, dass ich das einfach auch laufen lasse. Dann gucke ich auch meistens nicht mehr auf die Uhr, so die letzten 5 Kilometer, weil dann haue ich alles raus, was ich noch habe und schneller wird es dann auch nicht mehr gehen. Weißt du, ich meine... Also ich gucke da ehrlich gesagt ziemlich oft noch drauf, weil ich halt immer bisher das Problem hatte, dass ich, wenn ich Zeit verloren habe, also so diese fehlenden Sekunden, die es dann mal ab und zu waren oder auch eine Minute oder so, die habe ich immer am Schluss verloren. Also ich habe eigentlich immer so die letzten 5 Kilometer, habe ich dann eigentlich die wichtigen Sekunden verloren. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da eingebrochen bin, aber ich bin eigentlich immer so 5 bis 10 Sekunden pro Kilometer langsamer gelaufen, als ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Und das war immer gegen Ende. Und jetzt war es auch so, dass ich dann auf die Uhr geguckt habe und immer noch die Pace gepasst hat und das natürlich nochmal einen richtigen Push gibt. Ne? Also wenn man dann so an seine Stellen kommt, die man schon kennt, wo man weiß, dass es einem da eigentlich immer richtig schlecht geht und man echt völlig am Ende ist. Und jetzt geht es einem eigentlich doch relativ gut und man hält die Pace und es wird was und man hat immer noch vielleicht 2 Minuten Puffer letztendlich zur Zielzeit und so weiter. Das hat mich natürlich jetzt am Ende auch nochmal richtig gepusht und das war schon ein echt gutes Gefühl bis zum Ende hin dann eigentlich. Wenn du dir eine Pace vornimmst, versuchst du die gleichmäßig durchzulaufen oder machst du irgendwie sowas wie Negativ-Split oder irgendwelche Spiele? Also ich versuche eigentlich schon immer die relativ konstant zu laufen. Meistens lasse ich mich am Anfang ein bisschen verleiten, mir einen Puffer rauszulaufen, weil ich mir denke, was ich jetzt habe, habe ich sicher. Das ist immer so der klassische Fehler, den man macht. Ne? In Wirklichkeit verliert man halt genau das dann wieder. Und noch mehr. Und noch mehr, genau, richtig. Das ist halt immer das Problem. Also das habe ich diesmal wirklich versucht zu vermeiden. Und das ist mir gelungen. Also ich habe tatsächlich auch diesen Puffer eigentlich nicht gesucht. Es kam dann ein Puffer mit diesen 2 Minuten, die ich gesagt habe. Aber den habe ich halt nicht mehr verloren. Und ich wusste eigentlich auch, ja, so ab Kilometer 36, 37, dass jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt der große Einbruch kommen würde. Also ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich das Ziel, die 2,40 zu knacken, dass ich das eigentlich schaffen müsste. Also da hätte dann wirklich noch viel passieren müssen. Dass es dann aber doch deutlich drunter geht, das war mir dann eigentlich erst klar, als ich so bei Kilometer 38, 39 war und immer noch das Gefühl hatte, die Pace einigermaßen halten zu können. Und ich mir dann gedacht habe, okay, dann versuche ich sie halt jetzt deutlich zu unterbieten, die 2,30. Und ja, das hat ja dann auch geklappt. Ja, wie war denn jetzt deine Zeit am Ende? Am Ende waren es 2,37,5. Und das ist also ordentlich, du hast ja quasi deine vorherige Bestleistung quasi pulverisiert. Das ist ja echt ein enormer Sprung gewesen. Das ist ja echt krass. Auf jeden Fall Glückwunsch von unserer Seite aus hier. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist halt wirklich was ich dann, wo ich auch ein bisschen gestaunt habe dann am Ende auch und ich dann mir aber vorgenommen habe, jetzt aber wirklich nochmal versuchen, dann eben doch deutlich drunter zu bleiben. Und ich hatte dann eben auch diese Prognose auf der Uhr, wo es dann auch geheißen hat, 2,37 irgendwas und so. Und ich dachte mir, okay, ich versuche es jetzt einfach. Ne? Jetzt wird es auch nicht mehr so schief gehen. Es wird jetzt keine Katastrophe mehr passieren. Und ja, dann war das natürlich ein richtig schönes Gefühl, dann das erste Mal auch wirklich mit Genuss durchs Brandenburger Tor zu laufen, in dem Wissen, dass jetzt auch nichts mehr schief gehen würde. Ja, ich glaube, das ist auch einfach so, wenn man mal so Tage hat, wo es läuft, wie man an anderen Tagen in so eine Negativspirale kommen kann, kann man da auch in eine Positivspirale kommen, ne? Wenn dann so Kleinigkeiten, man fühlt sich an der einen Stelle, wo man weiß, da ging es einem sonst immer schlecht, geht es einem gut, dann guckt man auf die Uhr, die sagt schon 2,37 als Zielzeit und dann baut das so Stück für Stück immer weiter auf, dass man denkt, läuft. Ja, genau, ne? Will ich auch sagen. Also du nimmst dann auch den Schmerz, nimmst du natürlich wahr, aber du akzeptierst ihn halt wesentlich besser, als wenn du jetzt in so einem totalen tief bist und du denkst, oh Gott, eigentlich bringt es jetzt eh nichts mehr, ich würde es sowieso nicht mehr schaffen oder es wird noch ganz, ganz hart, es zu schaffen, soll ich das wirklich noch probieren oder schaffe ich das auch wirklich? Und dieses Gefühl hatte ich eben diesmal nicht, also ich hatte jetzt nicht diesen Zweifel oder die Infragestellung der letzten 5 Kilometer, also das war diesmal wirklich nicht der Fall. Wolltest du dann die Zeit quasi so weit drücken, wie es geht oder hast du dann noch die letzten Meter mal rausgenommen, ein bisschen genossen? Nee, ich habe also genossen, das glaube ich kann man nicht sagen, das ist immer hart, die letzten Kilometer Marathon, ich glaube, die sollte man auch nicht genießen, da muss man einfach nochmal probieren, was geht, das muss auch wehtun, also ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, so bei Kilometer 35, 36, jetzt darf es auch wehtun, das ist auch völlig normal, also wenn es nicht so wäre, dann hätte man vielleicht auch was falsch gemacht oder fragt sich dann am Ende, ob vielleicht nicht doch irgendwie noch mehr gegangen wäre. Also das ist schon okay und ich bin dann eigentlich auch ganz froh, dass es weh tut, weil ja, sonst wäre es irgendwie komisch. Und das ist dann auch irgendwie, weiß ich nicht, das gehört halt dazu. Und ja, also ich finde es auch irgendwie ein tolles Gefühl, im Ziel zu sein und dieser Schmerz lässt dann auch nach. Spricht der Mann, der 100 Kilometer gelaufen ist. Ja, das ist ein anderer Schmerz, glaube ich. Also da entwickelt sich der Schmerz auch ganz anders über diese 100 Kilometer. Ich würde gerne nochmal ganz kurz, so viel Zeit, glaube ich, muss sein, weil das auch ziemlich beeindruckend ist, wie ich finde, nochmal deine 5-Kilometer-Splits mal kurz vorlesen, weil ich gerade so diese offen habe. Und zwar angefangen bei 18,36, dann 18,35, dann 18,28, dann 18,24, dann 18,18 und dann sind wir schon fast bei Kilometer 25. Dann 18,23, 18,10, zwischen 30 und 35, wo es für die meisten heißt, der Mann mit dem Hammer kommt, hat der Ludwig nochmal ordentlich zugelegt und zwischen 35 und Kilometer 40 hast du nochmal eine 18,45 hingelegt. Das heißt, summa summarum, ein Negativsplit zusätzlich. Genau, was ich auch noch nie geschafft habe. Ich habe es mir dann immer vorgenommen, aber auch noch nie geschafft, einen negativen Split zu laufen. Und das ist eben genau das, was ich vorher meinte. Es sind halt immer die letzten 5 Kilometer gewesen. Und ich habe ja schon vorher immer wieder mal probiert, mit Endbeschleunigung zu arbeiten. Auch die letzten Jahre schon, oder was heißt die letzten 2 Jahre, würde ich sagen, haben wir diesen Endbeschleunigungsfaktor mit reingenommen. Das hat auch eigentlich immer gut funktioniert. Und ich habe ja auch in Berlin immer meine Bestzeit nochmal verbessern können. Aber es war immer, die letzten 5 Kilometer waren eigentlich immer die, die mich dann letztendlich die nötigen Sekunden gekostet haben. Und das war diesmal halt nicht der Fall. Und ja, man kann natürlich überlegen, woran das liegt. Da kommen wahrscheinlich viele Komponenten zusammen, aber das ist natürlich ein extrem angenehmes Gefühl. Und ja, wie gesagt, dann nimmst du auch den Schmerz gerne an. Ja, es sind sehr viele Komponenten, wie du sagst, definitiv. aber woran wir wirklich stark gearbeitet haben, was du wirklich Woche für Woche und Monat für Monat durchgezogen hast, sind halt eben diese kurzen, schnellen Intervalle, die sich durch dein Training, ne, hinweg durchgezogen haben, die dir natürlich auch laufökonomisch ordentlich noch einen Push gegeben haben, ne, was sich natürlich dann auch dann in so einem Rennen auch sehr, sehr positiv auswirkt. Das glaube ich tatsächlich, ja, dass das viel gebracht hat. Das sind auch Einheiten, die echt Spaß machen, weil die halt nicht so wehtun und trotzdem, ja, effektiv sind. Was wir dafür weniger gemacht haben, und das kommt mir auch sehr zugute, ehrlich gesagt, weil ich es nicht so gern mache, ist, wir haben deutlich weniger Lauf-ABC zum Beispiel gemacht, als ich das bisher gewohnt war. Weil Lauf-ABC war bei mir früher immer ein Teil des Bahntrainings, und nachdem wir ja relativ wenig auf der Bahn gemacht haben, ist dann auch das Lauf-ABC ein bisschen kürzer und weniger ausgefallen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mir geschadet hat. Und wie gesagt, es macht mir auch keinen großen Spaß, das Lauf-ABC, deswegen verzichte ich auch gern darauf. Ein bisschen haben wir es ja gemacht, ist auch notwendig. Aber tatsächlich glaube ich, dass diese kurzen 40 Sekunden, 30 Sekunden, die wir gemacht haben, oder auch mal 2 Minuten, die machen halt auch wirklich Spaß. Man achtet dann auch so ein bisschen auf seine Körperhaltung. Das ist übrigens auch was ich nur immer empfehlen kann beim Marathon, wenn man sich schlecht fühlt. Nicht so sehr im Kopf zu arbeiten, sondern wirklich einfach auf so profane Dinge zu achten, wie auf die Körperspannung achten, gucken, dass die Haltung stimmt, dass man ökonomisch läuft, dass man sauber aussieht. Ich will es extra nicht gut aussieht sagen, sondern sauber aussieht, dass das alles passt. Und das bringt letztendlich auch wahnsinnig viel, weil man sich halt dann auf den Körper wieder konzentriert und nicht so sehr daran denkt, was alles wehtut. Und ich glaube, dass es auch nicht nur laufökonomisch was bringt, sondern eben mental sehr viel bringt, darauf einfach zu achten, sauber zu laufen. Und sowas trainierst du natürlich bei so schnellen Sprints und schnelleren Einheiten und so kurzen Impulsen auch nochmal automatisch mit. Ja, ich finde es ja auch sehr interessant, weil, also ich habe so, nachdem ich die Zeit gesehen habe, gedacht, eventuell braucht der Körper auch mal einen komplett anderen Reiz, weißt du? Also, weil vielleicht, wenn man jetzt ein Training immer was versucht und es weiter vorantreibt und es funktioniert dann nicht und man sucht was komplett anderes mal und dann kann es auch mal eventuell in die richtige Richtung schießen dann. Vor allem so deutlich, das ist schon echt krass. Ja, es ist natürlich auch die Frage, also das, vielleicht liegt es auch daran, dass der Körper halt diese Umstellung auch gut vertragen hat von Ultratraining zu Marathontraining. Das ist ja auch wieder was ganz Neues. Ich meine, im Prinzip haben wir ja, oder im Prinzip ist dieses Jahr auch der Frühjahrsmarathon ausgefallen. Also das heißt, diese Belastung des ständigen Marathontrainings war natürlich nicht da. Und vielleicht ist dieser Switch letztendlich auch für den Körper ganz gut gewesen, eben aus dem Ultratraining rauszukommen, wieder sehr spezifisch aufs Marathontraining zu gehen. Und man muss dazu sagen, ich habe ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt, Adrian, hatten, ich glaube 16 Wochen oder so, wo wir uns wirklich komplett auf dieses Marathontraining konzentriert haben und ich auch eigentlich relativ wenige Rennen gemacht habe, Vorbereitungsrennen gemacht habe und dadurch auch nicht besonders abgelenkt war. Und das, glaube ich, hat letztendlich auch noch viel geholfen. Ja, definitiv. Also wir haben auch dazu kommuniziert, ne, dass wir uns praktisch da wirklich auf das Training konzentrieren. Du hast da auch auf deinen geliebten Bruder Grimlauf verzichtet, ne? Was dir nicht ganz einfach fiel. Genau, richtig. Genau. Im Grunde genommen, der einzige Test, den wir da gemacht haben, war auch der Spotcheck-Lauf in Berlin, ne? So quasi, um zu sehen, wie es aussieht. Aber ansonsten war das wirklich nur pures Training, ja. Genau, ja. Also das glaube ich, war nicht schlecht. Ich meine, man kann natürlich immer sagen, man braucht entsprechend die Vorbereitungsrennen auch. Das stimmt ja auch. Ich glaube, wir haben noch einen anderen. Ich glaube, einen 16-Kilometer-Rennen gab es noch. Ja, richtig. Der war recht früh dann, ne, zu Beginn, meine ich. Genau, das war ein, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Jedenfalls war es ein Crosslauf bei auch relativ schlechtem Wetter. Also auch ein ziemlich anstrengender Lauf. Aber letztendlich ist es dann ja auch so, also ich meine, es ist immer die Frage, wie geht man in so ein Rennen rein? Ich bin halt doch jemand, der sagt, Rennen ist Rennen und ich mache halt kein Rennen irgendwie zum Spaß nur mit oder weil es irgendwie eine bessere Trainingseinheit ist und dadurch ist es natürlich schon auch eine Belastung und man muss halt dann doch irgendwie 1-2 Tage vorher sich aufs Rennen vorbereiten und macht dann letztendlich auch Einschränkungen im Training. Man braucht vielleicht 1 oder 2 Tage, wo man wieder ein bisschen regenerieren muss von dem Rennen und diese Dinge, die stören halt letztendlich oder haben unseren Trainingsfluss halt diesmal überhaupt nicht gestört, weil es die halt so einfach nicht gab und das, glaube ich, ist letztendlich zumindest für mich Vorteil. Das wollte ich auch gerade sagen, das hatte ich mir auch gerade so gedacht, weil im Endeffekt, wie du sagst, man verliert halt auch Trainingszeit dadurch, dass man auch nach einem Wettkampf, den man natürlich auch, ich sag mal, man will den ja in einer gewissen Zeit schaffen, damit man bestätigen kann, wo man gerade steht, und dann hat man ziemlich viel rausgehauen und dann braucht man auch ein bisschen Zeit wieder zu regenerieren und das stört halt das Training. Und da frage ich mich, braucht man dann wirklich diese Läufe? Was ich meine, ich habe ja vor meinem Sub 3 habe ich ja auch nur einen Zehner gemacht und es hat ja trotzdem gereicht. Und der war ja noch nicht mal. Ich glaube, das ist eine Typfrage. Es gibt tatsächlich Leute, die das brauchen, ne, dem das auch gut tut. Das muss man, ne, der eine ist halt so, der andere sagt, ne, ich brauche halt eher so, weil es stört definitiv, ne, auch wenn du sagst, okay, ich mach den Wettkampf aus dem Training heraus und ich tapere da jetzt nicht irgendwie extra dafür und so weiter und so fort, trotzdem musst du danach erstmal das Training etwas zurückfahren, ne, also du kannst jetzt nicht so weitermachen, als wäre nichts gewesen, und ja, also man muss einfach mal, ne, schauen, was bin ich eher so der Wettkampftyp, der sich auch über den Wettkampf auch so ein bisschen, was ich Tempohärte und so weiter und so fort holt, ne, so ein bisschen die Form, oder halt jemand, der das halt nicht so braucht, ne, und ihr beide scheint da so der Typus zu sein, der das jetzt nicht unbedingt braucht, ne. Ja, genau. Also ich konzentriere mich einfach wahnsinnig gerne aufs Training. Für mich ist ja auch irgendwie so ein Trainingsplan, den man dann wöchentlich bekommt, das ist ja auch eine Challenge. Ne? Da geht es ja auch darum, das einfach so zu machen, wie es da drin steht. Im Prinzip kann man aus jedem kleinen Training auch ein kleines Rennen machen oder eine kleine Herausforderung machen. Und das liegt mir letztendlich einfach besser, weil dieser ganze Kontext eines Rennens ist natürlich auch etwas, was letztendlich ja Stress bedeutet, organisatorischer Stress. Man muss sich da irgendwie hinbegeben, man muss seine Sachen zusammenpacken, organisieren und so weiter. Das sind alles Dinge, die letztendlich ja vom Laufen selbst auch ein bisschen ablenken. Gehört alles dazu, keine Frage. Auch das muss man ja ein bisschen trainieren, auch klar. Aber trotz allem, wenn man jetzt den reinen Trainingsimpuls sieht, lenkt es halt einfach wahnsinnig viel ab. Und ich bin halt jemand, der auch das Training sehr gut genießen kann und da jetzt nicht irgendwie sich ständig irgendwie aus dem Takt bringen lassen möchte. Ja, da sieht man halt auch ganz gut, wie individuell die Leute sind. Und manche braucht das, der andere braucht das. Das ist schon, ja, wie wir immer sagen, sehr individuell. Aber ja, wenn wir schon mal so dabei sind, möchte ich gerne Adrian ein bisschen mehr reinholen. Und zwar weiß ich im Vorfeld von großen Wettkämpfen für seine Athleten, dass er sehr, sehr stark mitfiebert. Und so geschehen hat er mir auch mal eine Nachricht geschrieben, ja, und hat war schon sehr, sehr nervös, Adrian. Wie geht's dir denn so während des Rennens immer eigentlich? Du aktualisierst doch alle 5 Sekunden, oder? Ja, und zwar, ich habe das diesmal anders gemacht wie bei dir damals in Hamburg, weil da war ich echt extremst nervös und sowas auch diesmal. Und bevor ich da jetzt weitermache und es vergesse, jetzt mal, könnt das ja bestätigen, dass wir nach der letzten Episode uns nochmal kurz über Berlin-Marathon unterhalten haben und ich tatsächlich da irgendwo gesagt habe, ach, wenn es für Ludwig richtig gut läuft, dann könnte es irgendwas zwischen 2,36, 2,37 werden. Aber ich muss sagen, also ich hab das Rennen anfangs verfolgt, vom Fernseher auch, und bin dann aber irgendwann aufs Fahrrad gegangen. Weil da wurde es mir halt, ja, also ich muss echt sagen, also das war ein großes Projekt, das war ein wirklich sehr, sehr cooles Projekt, diese Sub 240 anzugehen. Und ich hatte mein Handy dabei, ich war auf dem Bike und ich habe das quasi da hin und wieder einen Blick drauf geworfen, weil ich glaube, zu Hause wäre ich zu große Nervenbündel dafür. Ja, ich kann ja nochmal aus dem Nähkästchen plaudern und nach der letzten Episode hatte Adrian das nochmal bestätigt, weil ich da gefragt habe, wie es so formtechnisch bei dir aussieht und dann sagte er, ja, also 2,40, das wird schon auf jeden Fall klappen, aber ich denke eher, es wird 2,37. Ist ja gut, dass er es mir nicht gesagt hat vorher. Ich wollte da nicht zusätzlich Druck aufbauen. Aber wo wir jetzt schon dabei sind, also ich meine, wir haben uns ja auch in der Wettkampfwoche länger unterhalten, telefoniert miteinander und eigentlich wussten wir beide, ne, also wenn da wirklich nichts Wildes passiert, das Training ist wirklich sehr gut verlaufen und wir wussten irgendwie beide, dass du die Sub 240 drauf hast. Und alles andere sind halt so Kleinigkeiten, die man da jetzt nochmal irgendwie besprochen hat. Aber um das jetzt nochmal so ganz kurz Revue passieren zu lassen, also ich muss sagen, also das ganze Training hat sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich sehr viel Kommunikation zwischen uns. Das hat schon wirklich, von Anfang an habe ich gemerkt, das funktioniert super gut. Ne? Also für mich ist es halt auch so, dass ich habe ja schon einige ambitionierte Athleten, aber so im läuferischen Bereich ist der Ludwig natürlich mit seinen 2,37 die absolute Spitze. Und es ist auch für mich, naja, also da fehlen dir noch ein paar Minuten, Lukas. Also das ist schon, das ist doch schon, also Sub 3 und Sub 2,40 sind doch schon ein bisschen andere Welten. Ja, klar, war nur Spaß. Ja, naja, das, so habe ich es auch verstanden. Nee, also von daher, das hat alles wirklich ja, sehr gut funktioniert, harmoniert. Ja, also das hat wirklich ordentlich Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich musste mich auch anfangs reinfuchsen. Das war für mich wirklich auch ein sehr großes Projekt. Und ja, also ich habe, also wirklich, wenn ich jetzt nur drüber nachdenke, da kriege ich Gänsehaut. Aber wenn du jetzt gerade, ja, Entschuldigung. Ja, also ich, ja. Nee, sag ja, du. Ich wollte Adrian nochmal fragen, wie das halt für ihn selber war, weil als Ludwig, als du auf ihn zugekommen bist, hast du ja gesagt, was dein Ziel ist. Und das ist also schon ein enormer Sprung, denke ich mal, dann für den Adrian, weil also jetzt, ich glaube, schneller als ich jetzt hat er ja noch keinen gehabt. Lassen wir mal Triathlon jetzt weg, da kenne ich die Zeiten der Athleten nicht so. Und da habe ich mir auch gedacht, na, bin ich mal gespannt, wie er das so auffährt, weil ich glaube, der Ludwig weiß von Training, was er so erwartet oder was er haben möchte. Und da war ich echt sehr, sehr, sehr gespannt, wie das mit euch beiden läuft. Aber erzähl doch mal, wie ist denn so die Herangehensweise für dich gewesen, dieses Projekt anzugehen? Hast du da gedacht, das läuft schon oder mal schauen, so ein bisschen, was ich meine? Naja, das läuft schon. Also, wie gesagt, also für mich ist wirklich die Basis die Kommunikation, ne? Also und je mehr Infos ich habe, ne, und so weiter, und wir haben oft miteinander telefoniert oder über WhatsApp kommuniziert. Also über WhatsApp haben wir wirklich, ja, aber waren wir quasi ständig im Kontakt, ne? Also wenn immer was war, also Das war auch schon ein Projekt für mich, wo ich mich wirklich sehr reinfuchsen musste, wo ich wirklich, da liegt auf jeden Fall auch viel Arbeit, aber das ist halt eine gemeinsame Arbeit, ne? Also wie gesagt, das ist halt so diese, also es kann ja nur funktionieren, ne, wenn die Kommunikation stimmt, ne? Und wenn der Ludwig genau auch sagt, ne, was er möchte und was halt ihm eben nicht passt im Training und so weiter und so fort. Und von mir aus geht genau das Gleiche. Ne? Man muss da wirklich auch ehrlich sein, ne, und sagen, hey, also das war jetzt nicht so gut oder das war eben super gut. Ne? Und egal, ob jetzt von Athleten oder von Trainerseite. Also da muss schon wirklich eine gute Kommunikation stattfinden und muss man evaluieren, ne? Man muss halt gucken, wie sich das Training über Wochen entwickelt und dann ne, darauf aufbauen. Ne? Also ja, also individuell, ne, ist so das Stichwort, was wir hier gerne verwenden in der Wechselzone und das trifft dazu. Ne? Das, ja, aber das war wirklich, ich muss sagen, das war schon wirklich eine super, super angenehme Zusammenarbeit und ja, also so kann es weitergehen. Ja, ich bin froh, dass du das jetzt noch gesagt hast, weil das hat jetzt ein bisschen nach Abschiedsworten angehört. Oh Gott, nee, sollte es nicht. Sollte es nicht. Nee, also ich kann auch nur sagen, zum einen zur Zeit vielleicht noch, also ich meine, klar, das ist eine sehr schnelle Zeit und da bin ich natürlich auch total glücklich drüber und so, aber trotz allem ist das alles relativ, ne? Also ich glaube, was da sehr, sehr oder viel wichtiger ist, ist tatsächlich so die persönliche Entwicklung, die jemand halt nimmt. Und für mich kann ich nur sagen, ich habe an dieses Ziel jetzt, also ich bin ja 2014 meinen ersten Berlin-Marathon gelaufen und bin da unter 3 Stunden das erste Mal gekommen, und zwar ziemlich genau 2:59. Und habe dann ja wirklich mir irgendwann langfristig mal das Ziel genommen oder definiert, unter 2:45 zu laufen. Das hat dann auch irgendwie 2 Jahre oder so später funktioniert. Und dann wollte ich natürlich möglichst nah an die 2,40 kommen und irgendwann an die Sub 2,40. Und an diesem Ziel arbeite ich ja im Prinzip seit 3 Jahren. Und dass das diesmal gleich 3 Minuten besser geworden ist, das ist für mich halt das, was ich sehr interessant finde. Und wo ich sage, das ist eigentlich die eigentliche Leistung für mich, ne? Also auf dem für mich schon sehr, sehr schnellen Niveau. Und wie gesagt, das ist alles sehr relativ. Also 2,37, da gibt es viele, viele Läufer, für die ist es halt auch nichts. Aber für mich so in der Relation gesehen ist es halt einfach ein enormer Schritt gewesen. Und das ist natürlich sehr interessant zu sehen, woran könnte das liegen, was haben wir im Training anders gemacht, was ist aber auch über die letzten Jahre natürlich gewachsen. Ich habe ja im Prinzip, ich habe das glaube ich auch letztes Mal schon erzählt, mein Training ja auch jetzt letztendlich seit ich weiß nicht, 4 oder 5 Jahren überhaupt erst strukturiert oder seit 3 Jahren erst richtig strukturiert mit Bahntraining und Krafttraining und diese ganzen Dinge. Und deswegen finde ich diesen Sprung halt jetzt einfach nochmal echt erstaunlich und freut mich natürlich wahnsinnig. Und was die Arbeit jetzt mit Adrian auch angeht, ist genau das, was er gesagt hat. Zum einen finde ich auch diesen sehr, sehr häufigen, sehr direkten und schnellen Austausch total wichtig. Also Kommunikation ist einfach das A und O. Gerade wenn man sich auch nicht im Real Life sieht sozusagen, sondern weil man da über 2 verschiedene Bundesländer ja arbeiten muss. Das macht es ja nicht unbedingt einfacher, aber das ist heute durch die Kommunikationsmöglichkeiten natürlich wesentlich einfacher. Und eben extrem wichtig. Und zum anderen, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, sehe ich das immer auch alles als Teamarbeit halt an. Ne? Also ich meine, ich bin gerne ein einsamer Läufer, der dann stundenlang über die Felder und Straßen läuft, aber letztendlich sehe ich das insgesamt als Teamleistung an und finde es dann auch wesentlich schöner, eben das Ganze dann als Projekt zu sehen oder als Mannschaftsleistung in diesem doch eher einsamen Sport. Und das ist mir halt wichtig. Und wenn ich da das Gefühl habe, das kommt so zurück und das macht auch beiden gleichermaßen Spaß, hoffe ich zumindest, dann ist es natürlich doppelt schön, wenn man dann so einen Erfolg einfährt. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht in der Zusammenarbeit. Und dazu kommt eben auch dieses, was ich vorher schon gesagt habe, dieses abwechslungsreiche Training, das nie langweilig geworden ist und eben auch das Aufeinander zugehen und eingehen und diskutieren darüber, was jetzt klappen könnte und was vielleicht nicht so gut wäre. Das macht einfach total Spaß und deswegen hat das wahrscheinlich auch so gut funktioniert. Ja, genau, das, du sagst es genau richtig, ne? Das war wirklich nicht nur Kommunikation, das waren halt Gespräche, ne? Wir haben uns darüber unterhalten, du hast erzählt, ne, wie es verlaufen ist, was sich für dich anders angefühlt hat und so weiter. Und also das war jetzt einfach nicht, ja, das war gut, das war schlecht, sondern es haben sich wirklich Gespräche entwickelt, ne? Wir haben uns hin und her WhatsApps geschickt, ne, und so weiter. Und das ging wirklich, ne, als hin und her, weil jeder noch was zu sagen hatte. Also es war eine gute Kommunikation und daraus kann man halt sehr viel schließen, daraus kann man sehr viel für sich, für einen dann halt rausholen. Und also hat halt sehr vieles gepasst, das muss man schon sagen, ja. Oh, 2 gefunden. Das stimmt. Ja, das ist natürlich schon, wir haben ja letztes Mal auch schon mal kurz darüber gesprochen, es ist natürlich schon eine, wie soll ich sagen, eine komplizierte Angelegenheit, ne? Weil ich bin vielleicht auch nicht immer der einfachste Athlet, weil ich halt dann auch gerne mal irgendwie Sachen ausprobiere oder eben auch so Sachen mache, die jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder Trainingsphilosophie entsprechen. Und ich bin aber auf der anderen Seite dann auch jemand, der das dann auch gerne abspricht, ne? Und dann auch gerne eine Rückmeldung hat und dann eben auch versucht, das zu kommunizieren. Und dann braucht man natürlich auch jemanden, der sich darauf einlässt. Ich meine, es kann jetzt genauso gut sein, dass Adrian jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, nee, du kriegst aber jetzt jeden Donnerstag einen Ruhetag von mir und wenn du das nicht machst, dann brauchst du auch nicht damit rechnen, dass ich da großen Bock habe, mit dir zusammenzuarbeiten. Sondern das war halt dann schon wirklich sich aufeinander einlassen. Und ich bin auf der anderen Seite dann aber auch so, dass ich sage, okay, wenn dann halt mal weniger drinsteht im Plan, dann mache ich halt auch weniger. Und ich habe zum Beispiel jetzt wirklich ein sehr, sehr diszipliniertes Tapering gemacht. Also ich habe mich da wirklich dran gehalten an die Vorgaben. Ich habe vielleicht den einen oder anderen Kilometer mehr im Gesamttraining gemacht, das schon. Also die Umfänge sind das Einzige, wo wir nicht ganz zueinander gefunden haben, was den Plan angeht. Aber das war dann auch okay für Adrian, wenn da halt 140 statt 130 Wochenkilometer drinnen standen am Ende. Und wir haben halt auch abgesprochen, dass das möglich ist und dass das funktioniert und dass es erlaubt ist, in Anführungsstrichen. Also das ist halt gegenseitiges Geben und Nehmen. Ja. Ja, ich finde das eigentlich ganz schön, wie du das beschreibst, dass, sag ich mal, so ein Coaching für dich nicht nur wie so ein Werkzeug zu sehen ist oder Mittel zum Zweck, sondern dass das so diesem ganzen Hobby-Laufen, wenn man so will, irgendwie noch eine zusätzliche Komponente gibt, ne? Also so eine Kommunikationskomponente, wo man einfach was Zusätzliches hat, was das für einen noch interessanter macht, ne? Dass man da einfach mehr rauszieht, als jetzt einfach nur ein Werkzeug was nachher irgendwie einen Trainingsplan vorgibt. Ne? Genau, und das ist halt auch die nötige Ernsthaftigkeit, glaube ich, die man dann auch letztendlich braucht. Das sind wir wieder bei der Hobby-Diskussion, die lassen wir, glaube ich, jetzt mal. Aber das ist eben genau die Komponente, die für mich halt auch entscheidend ist. Ne? Also, dass es eben nicht bloß irgendwie Laufen um des Laufens willen ist, sondern dass es halt letztendlich ja ein Projekt, das ist vielleicht ein bisschen, jeder hat heutzutage nur noch Projekte, aber also so eine gemeinsame, ein gemeinsames Ziel einfach ist, auf das man halt auch wirklich ganz bewusst und auch sehr intensiv hinarbeitet. Und das, glaube ich, ist schon notwendig, um sich dann auch persönlich so zu verbessern. Hm. Nee, aber ich meine jetzt auch so in die Richtung, dass du sagst, du kannst ja auch sagen, ich habe jetzt mein Projekt und ich habe jetzt einen Adrian, der ist mein Werkzeug sozusagen. Ja. Aber ja. Du siehst das ja dann wirklich mehr als Teamleistung, ne, die ihr dann zusammen erbringt. Und das macht das Ganze ja eigentlich umso schöner dann. Also hat man ja viel mehr Spaß dran im Endeffekt. Genau, und daran merkt man halt auch, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Also ich meine, klar, man kann jede Woche in den Trainingsplan hinknallen und sagen, hier ist es, viel Spaß damit. Gib mir mal irgendwie eine Punktebewertung über Final Search, wie es war, und dann gucke ich mir das ab und zu mal an. Das ist die eine Möglichkeit, so wird es aber wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder man tauscht sich halt richtig aus und versteht sich eben auch als Team, und dann funktioniert es eben doch. Und dann hat man halt auch eine ganz andere Motivation. Also das muss man schon auch sagen. Man denkt dann auch während dem Laufen natürlich schon daran, und es pusht unglaublich, zumindest mich, wenn man weiß, dass es da halt den einen oder die andere gibt, die jetzt gerade live auch mitfiebern und vielleicht auch gerade mittracken und sehen, wo man gerade ist und wie es einem geht. Und das ist was mir schon extrem viel zurückgibt, wenn man halt weiß, dass man da auch den nötigen Support hat und dass es da vielleicht andere Menschen auf der Welt gibt, denen das auch nicht egal ist, was gerade mit einem passiert. Und das macht schon extrem Spaß. Ja, was ich auch sehr interessant finde, was du gesagt hast, ist, dass du dich halt auch drauf einlassen tust, sag ich jetzt mal, weißt du, weil also ich kenne das ja von mir, ich bin auch manchmal ziemlich eigen bei manchen Sachen, aber manchmal muss man halt auch mal, sag ich mal, über seinen Schatten springen und auf andere hören, und dann kommt man auch zum Erfolg, wie man dann im Endeffekt sieht. Ich meine, der Erfolg gibt einen recht am Ende. Ja, und auch das Gefühl halt einfach, ne? Also ich meine, so eine Tapering-Woche, das kennt jeder, das macht nicht unbedingt Spaß. Man hat immer so das Gefühl, jetzt verliert man gerade wieder an Form. Aber letztendlich im Rennen dann, und wenn man dann auch die Erfahrung mal macht, dass es halt wirklich gut läuft und dass man es richtig gemacht hat und dass es passt, dann lässt man sich auch wesentlich mehr darauf ein oder wesentlich leichter auf solche Sachen dann ein und auf solche Kompromisse in Anführungsstriche oder auf solche disziplinären Komponenten im Training, die halt einfach wichtig sind. Und was mir halt immer hilft, ist auch wirklich zu sagen, der Trainingsplan ist halt gesetzt, das ist nicht einfach nur eine Option, die man hat oder eben, weiß ich nicht, weil es halt Spaß macht oder so, oder weil man das halt nett findet, wenn auf der Uhr eine gewisse Kilometeranzahl steht, sondern ein Trainingsplan ist halt gesetzt und da hält man sich dran und fertig, Ende. Ja? Und das ist halt was eben auch wieder mit dieser nötigen Ernsthaftigkeit verbunden. Ja, ich finde es ja schon krass, weil ich habe mir gerade gedacht, ihr habt ja noch nicht mal die Vorbereitung zum WHEW zusammen gemacht, sondern erst danach seid ihr gemeinsam zusammengekommen, und finde ich ja. Schon eigentlich krass, wie gut es zwischen euch passt, weil also ich kann mir vorstellen, dass man auch eventuell vielleicht 2 oder 3 Anläufe bräuchte, bis man demselben Flow ist sozusagen. Ja, das ist schon faszinierend, ja. Ja, also vielleicht ist es auch ganz gut so gewesen, dass es halt für mich auch ein Cut war nach dem WHEW, weil ich halt wusste, jetzt kommt wieder was komplett anderes. Also jetzt ist halt wieder Marathon, das ist ein ganz anderes Training, ein ganz anderes Ziel, eine ganz andere Geschwindigkeit dann letztendlich auch. Und vielleicht war das auch eigentlich ein ganz guter Einstieg für sowas dann. Ja, Adrian, nach Sub 30 jetzt, Sub 3, Sub 240 auch geschafft, du kannst auch zu Recht stolz, sag ich mal, drauf sein, auf die Leistung, die deine Athleten da so ein bisschen für dich vollbringen, weil ich glaube, du legst ja, sagst ja selber hier im Podcast, nicht mehr so Wert auf deine Zeiten, aber ich glaube, die Ziele deiner Athleten sind dir da doch schon sehr wichtig, und es macht dich auch selber stolz, wenn sie dann diese Ziele erfüllen. Ja, definitiv, definitiv. Also ich sehe das so, jemand kommt zu mir, ne, und fragt nach Zusammenarbeit, und dann nehme ich dann auch das dementsprechend ernst, und dementsprechend fällt dann auch mein Training, wenn es sein muss, auch hinten raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, das Coaching, das macht mir super viel Spaß, und da habe ich auch überhaupt keine Probleme damit, mein Training dafür sausen zu lassen. Und Ja, also von daher klar, ich bin da natürlich auch super stolz, wenn das Ganze auch funktioniert. Und wie gesagt, und jetzt am letzten Sonntag war das auch wirklich, wirklich so, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Das war ja damals bei dir auch, Lukas. Da ist man irgendwie so ein totales Nervenbündel, und wenn das da so irgendwie so super funktioniert und so hinhaut, ne, dann ist das auch natürlich irgendwie auch eine Bestätigung für eine sehr gute Zusammenarbeit, und dann freut das auch auch einen, ja, definitiv, ja. Ja, man merkt ja auch, glaube ich, schon hier aus dem Gespräch mit Ludwig, weil ich sag mal so, bei mir, was unsere Beziehung, Trainer-Athlet-Beziehung jetzt angeht, ist das immer ein bisschen schwierig, weil wir kennen uns eigentlich schon immer. Und aber wenn ich das jetzt so höre, wie du dir auch Zeit nimmst und wie viel Zeit du auch investierst, da mit Ludwig zu kommunizieren, mit ihm darüber zu sprechen, wie ihr das Training zu macht, und dann setzt du dich natürlich auch hin und schreibst dann den Plan für Ludwig, hast natürlich aber auch jede Menge andere Athleten, und das ist halt, ich würde sagen, schon sehr, sehr lobenswert für das, was du da für andere dann halt auch abziehst. Ja, aber wie gesagt, ja, das macht Spaß, und ich vollziehe gerade so einen Wandel, ne, so der sich so peu à peu, ne, so Richtung vom aktiven Sport oder Wettkampfsport, weil Sport werde ich hoffentlich mein Leben lang machen, zum Coaching, und das gefällt mir und das macht Spaß, und da stecke ich auch viel Zeit und Arbeit rein, gar keine Frage. Es ist ja auch immer das ist aber auch tatsächlich von Athlet zu Athlet unterschiedlich, ne? Also es gibt Athleten, die suchen halt nie so viel Kontakt. Denen reicht es tatsächlich, mal einen Plan zu bekommen und hin und wieder Feedback zu geben und so. Das ist auch mit denen so kommuniziert. Die wollen das so, weil ich, wie gesagt, mir so auf die Fahnen so die Individualität und Kommunikation so geschrieben habe. Ja, bei den einen ist es halt so, bei dem anderen ist es halt so. Wie gesagt, die Zusammenarbeit mit Ludwig, die ist ja wirklich einwandfrei, und die macht ja auch mega Spaß, weil so diese Einstellung zum Training, die der Ludwig schon mitbringt, das ist schon wirklich 1A. Ja, aber wenn wir schon gerade so ein bisschen beim Trainer-Athlet-Beziehung sind, du hattest ja auch eine andere Athletin am Start, für die lief es leider jetzt nicht so gut. Nichtsdestotrotz hat sie ja schon Plan B, und da muss ich sagen, ich werde mit Lisa in Frankfurt eine neue Bestzeit für sie, soweit ich weiß, will sie das angehen, laufen, weil der Thomas am Frankfurter Marathon nicht teilnehmen möchte, weiß ich nicht. Hat Lukas umgesprungen. Genau, bin ich auch ganz ehrlich, ich brauchte ja irgendwie ein Ziel, und der Thomas hat das, glaube ich, schon vor 2 Wochen gesagt, dass er sich gegen den Frankfurter Marathon entschied, was natürlich vollkommen okay ist, aber ich war dann echt mal so ein bisschen durch. Soll ich den? Du warst so ein bisschen im Loch, gell? Soll ich den jetzt auch laufen? Weil ich hatte überhaupt kein Ziel, so wirklich. Das ist, also, den zu laufen, um nur zu laufen, finde ich jetzt auch nicht so toll. Und ja, ich hatte euch das auch selber schon mal in der, ich weiß nicht, glaube ich, vor einer Episode oder so erzählt, weil es bringt mir nichts, nochmal eine neue Zeit, Bestzeit jetzt anzugehen. Das würde ja, finde ich, Hamburg sogar noch abwerten. Deswegen wäre das für mich gar nicht so die Option. Ich hatte mir dann gedacht, ich suche mir dann irgendjemanden, wo ich vielleicht ein bisschen pacen kann oder begleiten kann und so. Und kamen ja schon ein bisschen Probleme im Vorfeld bei der Lisa, und da hatte ich ihr das angeboten, falls sie im Plan B in Frankfurt laufen möchte, dass ich mich da gerne ihr anschließen würde. Von daher hat sich das eine zum anderen ergeben. Ja, passt. Aber zurück zum Ludwig. Ludwig, wie geht's weiter? Nächstes Jahr Ultra-Jahr. Stimmt. Das war der Plan und das bleibt jetzt auch der Plan. Das bleibt grundsätzlich auch der Plan. Also ich werde mich jetzt definitiv jetzt erstmal auf den Ultra konzentrieren. Der nächste Wettkampf steht ja auch schon fest. Das ist Rottgau am, ich glaube, 29. Januar oder sowas. Wo ich auch schon ein ganz, ganz konkretes Ziel habe. Also da möchte ich auch wirklich die 3,30 für die 50 Kilometer deutlich knacken. Ich hoffe, ähnlich deutlich wie jetzt die 2,40 beim Marathon. Und dann geht es tatsächlich erstmal Richtung Ultra. Und Richtung Ultra heißt, dass ich wahrscheinlich im nächsten Jahr nochmal die 100 Kilometer angehen werde. Ich weiß noch nicht den genauen Kontext. Adrian, da sind wir auch schon bereits in der Planung. Also da werden wir uns noch überlegen, was da sinnvoll ist. Ja, und dann war eigentlich der Plan, im Herbst nochmal einen Ultra zu machen als dritten Hauptwettkampf. Da bin ich allerdings jetzt am Sonntag doch nochmal ins Grübeln gekommen, ob dann vielleicht nicht doch nochmal ein Herbstmarathon anstehen könnte, weil ja, ich habe ja vor Berlin gesagt, ich will wissen, was noch geht, und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich jetzt so langsam aber sicher auch an die Grenzen komme. Davon gehe ich immer noch aus, aber ja, wenn ich mich jetzt nochmal um 3 Minuten verbessert habe, dann kann es vielleicht doch nochmal ein paar Sekunden besser werden und dann vielleicht auch sub 2,37 plus x oder minus x in dem Fall. Also insofern glaube ich, spiele ich noch ein bisschen mit meinen Gedanken, aber ich bin mir inzwischen doch relativ sicher, dass im Herbst 2020 dann nochmal ein Herbstmarathon ansteht. Und erst wenn ich wirklich dann mich nicht mehr verbessern kann oder wenn es dann nur noch eine Sekunde oder 2 oder 5 Sekunden sind, dann werde ich vielleicht auf meinen Marathon-Altersruhesitz mich zurückziehen und mich dann wirklich auf die Ultras komplett konzentrieren. Aber im Moment sieht es danach aus, dass wir jetzt die erste Hälfte des Jahres Ultra machen und dann nochmal auf Marathon gehen. Wenn du dann irgendwann mal in der ersten Startgruppe vom Berlin-Marathon stehst, dann hast du es geschafft. Genau, wenn ich mich dann von Philipp Flieger pacen lasse, dann... Genau, ja, ich meine, du hast ja jetzt einen Bekele vor dir hergetrieben, das war ja auch okay. Stimmt, ne? Ja. Stimmt. Der hat es um 2 Sekunden nicht geschafft. Ich glaube, der hat sich noch viel mehr geärgert, genau, als man sich überhaupt ärgern kann. Was mich aber noch so ein bisschen interessieren würde, du hast ja, oder ich sag mal, im Marathonbereich kann man ja schon sagen, ist so... Dein Ziel, eine bestimmte Zeit jeweils zu laufen oder zu unterbieten, was dich so ein bisschen antreibt, ne? Wie jetzt die Sub 2,40 oder vorher die Sub 2,45, glaube ich, hat sie gesagt, und, genau, und solche Sachen. Ist das beim Ultra dann auch so, wenn du sagst, du willst jetzt ein Ultra machen, oder hast du da irgendwie eine andere Zielsetzung, mit der du rangehst? Jetzt mal vielleicht die 50 Kilometer ein bisschen ausgeklammert, das ist ja eigentlich noch ein Marathon mit ein bisschen was hinten dran, aber ja, jetzt bei so einem 100 Kilometer Rennen, das ist ja dann wahrscheinlich auch schon sehr stark abhängig davon, ja, sag ich mal, wie die Strecke ist, ne? Da gibt es ja dann, gibt es flache, gibt es bergige, da guckt man ja nicht mehr so sehr auf die Zeiten. Was ist das, was dich dann da in dem Bereich eher motiviert oder antreibt? Also was Ziele beim Ultra angeht, ist es tatsächlich schwierig zu sagen. Da glaube ich, bin ich auch einfach noch nicht erfahren genug, um da wirklich über Ziele zu sprechen. Ich will sicherlich irgendwann die 100 Kilometer mal unter 8 Stunden laufen, aber das ist natürlich dann kein Trail, alpiner Trail Ultra, sondern das ist halt dann wahrscheinlich wieder sowas wie der WHEW, also ein flacherer Straßenultra oder 100 Kilometer Lauf. Das ist jetzt mal so ein Ziel, das ich mir für die 100 gesetzt habe insgesamt. An sich kann man beim Ultra eigentlich immer nur, ja, wie soll ich sagen, Herausforderungen suchen. Und was jetzt eine Herausforderung für mich in dem Bereich ist, ist halt einfach zu gucken, wie man halt mit unterschiedlichen Gegebenheiten klarkommt, wie man mental an bestimmte Dinge herangeht, wie es einem halt dann einfach bei verschiedenen Distanzen mit verschiedenen äußeren Gegebenheiten geht, wie man mit Krisen umgeht, die im Ultra halt auftreten können. Also wenn ich, was weiß ich, wenn ich den Zut laufe, sind es wahrscheinlich andere Dinge, die da eine Rolle spielen, als eben beim WHEW oder in Biel oder eben bei flacheren Strecken. Ich will mich da jetzt auch ein bisschen herantasten, ehrlich gesagt. Also ich werde jetzt sicherlich 2020 noch keinen alpinen Ultra laufen, aber vielleicht so ein bisschen trailiger werden und also es ist momentan noch ein bisschen schwer zu sagen. Ich will sicherlich auch irgendwann den Mauerweglauf mal machen. Erstens ist er bei mir vor der Haustür hier und zweitens finde ich den Lauf selber auch sehr spannend und interessant und weiß selbst auch noch nicht, wie es mir da gehen wird. Also 100 Meilen ist nochmal eine ganz andere Kategorie, die wird sicherlich auch irgendwann angegangen werden. Also da bin ich gerade noch so ein bisschen in der Selbstfindungsphase und lass mich da ein bisschen auch ja, einfach mal so ins kalte Wasser fallen und gucke, was passiert. Ja. Naja, das klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Da fällst du nicht so in ein Loch wie ich damals nach dem Sub 3, wo ich dann alles danach ausgerichtet hatte und danach irgendwie, ja, nicht wirklich andere Ziele gesucht habe. Aber du hattest ja mit dem WAEW danach schon ein bisschen Blut geleckt auf die Distanzen. Von daher finde ich das natürlich sehr interessant, vor allem wenn du deinen Mauerweg mal angehen möchtest. Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil das finde ich auch einen interessanten Lauf. Ja, und hat denn einer von euch noch irgendwas? Ja, ich hätte noch was. Und zwar, Lukas, du hast ja am Anfang erwähnt, wir sind so ein bisschen in Hawaii-Fieber. Und da wir jetzt Ludwig als Gast hier haben, ich weiß nicht, inwieweit, Ludwig, du jetzt so ein Thema Ironman Hawaii jetzt so in der letzten Zeit da auseinandergesetzt hast. Aber ja, das steht ja quasi vor der Tür, dauert ja nicht mehr lange. Hast du da so deine Favoriten für das Rennen? Ja, es gibt so einen Podcast, den höre ich ab und zu, die beschäftigen sich manchmal mit Triathlon und Hawaii und so, der ist ganz okay, da kriegt man ein bisschen was mit. Ich bin allerdings da auch kein großer Experte, also klar, also die üblichen Leute halt, ne? Also Frodeno, der für mich halt einfach ein total unglaublicher Athlet ist. Ich habe Frodeno mal bei der Challenge Rot gesehen, da bin ich vor, ich glaube, 3 Jahren oder so die Staffel gelaufen und den Marathon übernommen und da ist er zweimal an mir vorbeigelaufen. Das ist schon wirklich beeindruckend. Also insofern bin ich auch so ein, ja, sagen wir mal, kleiner Frodeno-Fan im Triathlon-Bereich, wo ich mich aber nicht so wahnsinnig gut auskenne. Und Patrick Lange halt. Ich glaube, Adrian, du bist ja nicht so auf dem Patrick Lange-Ticket in diesem Jahr. Ja, ja. Aber ich glaube, die beiden werden es unter sich ausmachen. Aber das ist jetzt wirklich eine sehr laienhafte Einschätzung. Ich sage das jetzt einfach mal so und hoffe, dass es so eintreten wird. Ja, ich hätte mir auch noch mal was, und zwar, ich muss noch mal ein bisschen Salz auf Ludwig streuen, mal gucken, ob es irgendwo brennt. Ich weiß, was kommt, ich weiß, was kommt. Oh ja. Ich hab in die Gruppe bei uns mal ein Bild reingeschickt, hab ein bisschen herumgezeichnet und hab geschrieben, Ludwig läuft gegen den Trend. Das ist, weil ich habe, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Bilder gesehen und um dich herum immer verschiedene Leute, aber alle haben so die 4% an. Und ja. Ich denke mal, der Ludwig hat sie alle abgezogen im Endeffekt. Genau. Das war meine eigentliche Motivation. Ich möchte schneller sein als die Leute mit diesen Schuhen. Aber viele, oder? Nee, also in Berlin. Also ich habe ehrlich gesagt, Adrian hat mich da auch schon darauf hingewiesen. Ich habe da überhaupt nicht darauf geachtet. Also ich bin ehrlich gesagt, was Schuhe angeht, ich habe meine Modelle. Ich weiß, welche Modelle ich laufe. Es ist witzigerweise auch der gleiche Hersteller oder derselbe Hersteller. Ich bin total zufrieden mit den Schuhen. Ich glaube aber, ihr wisst auch alle, was ich von diesem Vaporfly halte, nämlich gar nichts. Also das geht komplett gegen mein Verständnis von Laufen, weil ich kein Formel-1-Fahrer geworden bin aus gutem Grund, sondern Läufer. Also ich möchte nicht mich aufs Equipment verlassen müssen, sondern eigentlich lieber auf das Equipment, was mir biologisch natürlich gegeben ist. Und das reicht mir auch vollkommen aus, mich darauf zu konzentrieren. Und deswegen, ich bin glücklich mit meinen Schuhen. Aber ich achte tatsächlich überhaupt nicht drauf, wer welche Schuhe trägt und was diese Vaporflies können. Und ich kann auch ehrlich gesagt keine Schuhe tragen, weil dafür laufe ich zu viele Umfänge, die nach 140 Kilometern auseinanderfallen. Die passen nicht zu mir. Aber das ist schon krass auf dem Foto gewesen, weil das schien tatsächlich so, als ob sie alle die gleichen Schuhe anhaben. Und das hat tatsächlich so nach den 4% dann aus. Ne? Also das war schon irgendwo krass, ja. Also ich bin mir sicher, dass viele die getragen haben, klar, definitiv. Weil das ist ja halt momentan einfach der Schuh, über den man spricht und den man sich dann vielleicht auch leistet für so einen Marathon, für so eine Besonderheit, aber wie gesagt, ich bin da die falsche Zielgruppe, glaube ich. Ja, zum Abschluss hätte ich nochmal einen kleinen Schmankel. Ich hatte heute meine Einheit gemacht und dann bin ich hier so am Schwimmbad bei uns hier vorbeigelaufen und da parken halt viele und gehen dann laufen und dann saßen da so 2 in ihrem Kofferraum und ich laufe an denen vorbei, an die in Laufklamotten und am einen Kasten Bier hinten drin gehabt. Also die kamen vom Laufen, das hat man gesehen, dass die waren ein bisschen verschwitzt und so. Und es war 14 Uhr, also ich hab dieses... Es war ein alkoholfreies, weißt du? Nee, es war kein alkoholfreies. Ich hab die, glaube ich, so komisch angeguckt, die haben mich auch nur so angeguckt, was will er denn jetzt so, weißt du? Also die haben das, glaube ich, auch gar nicht verstanden, warum ich die jetzt so angeguckt habe. Also das, und noch ein Teppich zum allerletzten. Wir haben eine ganz, ganz, ganz, ganz liebe Rezension bekommen. Die hat sehr viel Freude beim Lesen gemacht. Da wollen wir uns bedanken und gerne mehr Rezensionen bei iTunes. Und wenn ihr sie lesen möchtet, dann geht doch mal auf iTunes, liest sie euch durch und dann könnt ihr auch gleich mal auch eine da lassen. Da lassen, genau, danke. Ich wollte noch ganz kurz was zu Lisa sagen, das habe ich vorher vergessen, weil ich habe nämlich vorher auch ein bisschen mit ihr geschrieben, bevor wir zum Marathon gegangen sind. Und da kann ich wirklich nur sagen, da kann man wirklich auch nur den Hut ziehen, weil die hatte wirklich keine leichte Woche. Ich glaube, sie hat sich ja auch noch verletzt und ist dann eben trotzdem nach Berlin gefahren und hat sich da durchgekämpft. Und das sind halt auch so Sachen, wo ich mir sage, ich habe vorher erzählt, ich bin relativ entspannt dahin gegangen und weil alles super gelaufen ist und ich war entspannt an der Startlinie und habe mich darauf gefreut und so. Unter solchen widrigen Umständen dann sozusagen sich da in eine andere Stadt zu begeben, anzureisen und anzutreten und sich trotzdem irgendwie durchzukämpfen, komme was wolle, da muss man sagen, das ist, glaube ich, keine mindere Leistung, als schnell zu laufen. Und deswegen will ich auch an dieser Stelle nochmal erstens ganz lieb grüßen natürlich und zum anderen alles Gute für Frankfurt wünschen. Das ist genau die richtige Einstellung, jetzt gleich weitermachen, das nächste Rennen anzugehen. Und ich glaube, das ist mental mindestens so eine großartige Leistung, wie eben schnell seine persönliche Bestzeit zu erreichen. Definitiv, definitiv. Also sie hat wirklich eine sehr düstere Woche gehabt mit einem Fahrradunfall und dann mit anderen Beschwerden. Ja. Also sie hat das wirklich auch sehr gut durchgezogen. Ne? Also die ist immer noch knapp über 4 Stunden hat sie gebraucht für den Marathon. Also dafür, dass sie wirklich nichts in sich behalten konnte, bei den auch nicht so gerade einfachen Wetterbedingungen da draußen, war das wirklich, war das richtig sehr, sehr gut. Ja, ja. Ja, und wo das gerade erwähnt hattest, hatte ich mir auch gedacht, Ludwig, am Anfang hast du ja auch erzählt, dass du mit dem Fahrrad eingefahren bist. Also da kannst du ja einmal ganz schnell gehen, weißt du? Und dann hast du auch irgendwelche Schrammen, irgendwelche Wehwehchen oder selber irgendwie irgendwas, einen Daumen angebrochen oder so. Und dann sieht die Welt vielleicht auch schon wieder ganz anders aus. Also das das kann ganz schnell gehen. Ja, ja. Und das, vor allem, wenn du sagst, es hat noch geregnet dabei, das ist, ja. Ja, ich hoffe, dass bis Frankfurt ihr es wieder gut geht und dass sie das Training wieder normal durchziehen kann und dann gehen wir da halt nochmal was Gutes an. Genau. Sehr gut. Ja, eine Kleinigkeit vielleicht noch, wo wir ja gerade, das ist ja so, sag ich mal, die Wechselzone Marathonrunde jetzt, wenn man so will. Jetzt zum Ironman Hawaii konnte der Ludwig ja nicht so viel oder bisher nicht so im Thema, aber wir haben ja am gleichen Tag, am 12. ist ja auch hier das Ineos Sub 2 Projekt geplant. Wie ist denn dein Tipp? Schafft das oder schafft das nicht? Ehrlich gesagt glaube ich, dass er es schafft. Ja, ich glaube, dass er es schafft. Also erstens mal ist Kipchoge halt auch ein totaler Ausnahmeathlet. Also ich kenne wenige, die zumindest so motiviert wirken wie er und auf der anderen Seite aber auch so entspannt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die Gegebenheiten so gebaut werden, dass er das schaffen wird. Und das impliziert ja auch, das impliziert schon so ein bisschen, was ich davon halte. Also ich finde es eine ganz, ganz großartige Leistung natürlich, ganz, ganz toll. Aber auch da muss ich sagen, geht es so ein bisschen gegen mein Verständnis vom Laufen, weil das hat eben auch wieder ganz viel mit Architektur drumherum zu tun. Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen empfindlich. Also dann kann man jetzt daraus schließen, aus dir wird nie ein Triathlet, so weil die Materialschlacht bei den Triathleten, das ist was jetzt so gar nicht so dein Ding ist. Das kann ich hier verbindlich sagen in aller Öffentlichkeit, ja, genau. Wobei das ja auch nicht bei allen so ist, muss man ja schon sagen. Ne? Also da gibt es ja auch noch die ganzen... Nee, also ich will es auch nicht falsch verstanden haben. Also das ist total... Triathleten sind wirklich ganz, ganz großartige Sportler. Das ist unglaublich, was die auch an Trainingsumfang leisten und diese unterschiedlichen Disziplinen und so weiter. Also das ist überhaupt kein Rant gegen die sportliche Leistung von Triathleten, um Gottes Willen. Ich bin halt nur nicht der Typ dafür, mir groß Gedanken zu machen, wie man ein Rad flickt. Ich kann das auch nicht. Ich bin handwerklich komplett daneben für solche Sachen. Und also das meine ich halt. Also die Konzentration aufs Equipment, da bin ich der falsche Typ dafür einfach. Aber das hat überhaupt nichts mit der sportlichen Leistung zu tun. Sehr gut. Sehr gut. Gut, dann schließe ich jetzt mal. Bedanken wir uns erstmal. Warte mal, wir bedanken uns erstmal beim Ludwig, ne, dass der sich wieder mal Zeit genommen hat, uns hier in der Wechselzone zu besuchen. Und sehr gerne, danke euch. Sehr, sehr gerne und gerne auch mal irgendwann wieder. Bestimmt. Klar, sehr gerne. Dann zur 2,35 oder? Genau. Marco. Oder 100 unter 8. Oder so. Der Ludwig wird uns da schon wieder begeistern. Ich würde sagen, zur nächsten Triathlon-Expertenfolge müsst ihr mich einladen, damit ich absolut richtig. Nein, es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, mal in diese Pace-Bereiche gesprächlich vorzurücken kann. Gut, Ludwig, dann genieß deinen Erfolg noch ein bisschen. Zehr davon nochmal und dann geht es demnächst auf jeden Fall weiter für dich. Bin schon mal gespannt, was du in Rottgau so reißen kannst. Und wir arbeiten daran auf jeden Fall, ja. Bedanke ich mich bei dir und wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Lauf und sag tschüss schon mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.